Hallo, herzlich willkommen zum Antcast Episode 620. Yay! Unbekannt und unsicher. Tja, Your Way Harmony OS hat Schwierigkeiten. Ach was, ne? Hätte man nicht gedacht. Ja. Das pfeifen die Spatzen ja schon von den Dächern einige Zeit lang jetzt, dass es nicht ganz so gut läuft, wie man es eigentlich erwartet hätte. Nicht, weil es unsicher ist, nein, das ist was anderes, der Titel ist für was anderes gemünzt, aber unbekannt. Unbekannt scheint es doch vielen zu sein. Das mag auch Huaweis eigenes Verschulden sein am Anfang, ne? Ich sag nur, erst hieß es, Harmony OS ist kein Ersatz für Android, Harmony OS gibt es nur auf TV, dann hieß es, Harmony OS kommt auf Smartphones, dann hieß es, Harmony OS kommt doch nicht auf Smartphones, bleibt nur bei diesen IoT-Sachen, dann kam es doch dazu, dass es eben normale Android OS abgelöst hat und Harmony OS hat sich eben nicht so durchgesetzt, wie das Your Way gerne hätte. Your Way hätte gerne ein neues Ökosystem gegründet, wo auch andere Firmen Harmony OS benutzen, aber bis auf ganz, ganz, ganz, ganz wenige kleine, unbekannte Firmen haben das eben keine implementiert, vermutlich aus Angst davor, dass sie dann eben Repressionen bekommen außerhalb Chinas, in den USA beispielsweise, und die Geräte dort genauso oder die Firma dann genauso verboten würde oder mit Sanktionen belegt würde, wie eben Huawei. Ja, so läuft das nun mal ab. Und Huawei hat es halt nicht geschafft, Harmony OS zum Erfolg zu führen. War auch nicht ganz einfach, ganz klar. Das mag aber weniger an dem OS liegen. Das ist ja doch eigentlich ganz gut soweit. Ja. Nur, das Problem ist, dass die dazu passenden Geräte eben, die dann eben ausschließlich von Huawei kommen, oder fast ausschließlich von Huawei kommen, nicht den Anforderungen des Marktes entsprachen. Die Preise waren viel zu teuer bei diesen Geräten, das hat man ja gesehen. Es gab aber auch keine Stückzahlen, so wäre es sinnlos gewesen, wenn Huawei die Preise niedriger angesetzt hätten, weil sie eben keine Geräte liefern könnten, dann sind auch dann essentielle Chips weggebrochen, also keine 5G-Chips beispielsweise von Qualcomm dürfen verbaut werden. Also hat man sich auf Restbestände bei den 5G-Geräten bezogen aus eigener Kirin 9000 Produktion. Dieser ist natürlich jetzt mittlerweile total veraltet. Und also eine ganze Latte an Problemen, die eben dazu führten, dass Harmony OS eben nichts wurde. Jedenfalls nichts für den größeren Markt. Das sieht jetzt auch Wang Chenglu wohl so und verlässt die Firma. Das ist ein herber Schlag natürlich für Harmony OS, denn der Wang Chenglu hat tatsächlich das Projekt Harmony OS bei Huawei gestartet. Er war auch der Chef der Entwicklung für Harmony OS und hat eben hier jahrelang an diesem System gearbeitet. Dass der nun dieses Unternehmen verlässt, ist schon eine schlimme Sache und zeigt, in welchem Zustand eben Harmony OS ist. Eigentlich ziemlich schade, es ist eben keine einfache Kopie von Android OS ohne Play Store, sondern es ist deutlich mehr. Es hätte die Chance gehabt, eine richtige gute Alternative zu Android zu werden, die eben mit Kompatibilität auf App-Basis Vorteile hat, ganz klar. Aber das ist nun mal eben so nicht eingetroffen. Wie immer hat alles seine zwei Seiten und in dem Fall sicherlich eine Seite, dass man hier nicht genug Hardware rangeschafft hat, die attraktiv ist für die Leute. Wie gesagt, bis heute glaube ich nicht, dass das ein großes Softwareproblem ist. Viele Leute, die haben da nicht so viel Bezug zu dem Google-Ökosystem, was wie wir als, sagen wir mal, in Anführungszeichen fortgeschrittene Nutzer da vielleicht denken. Es gibt immer noch die Massen an Menschen, die ein Smartphone kaufen, weil sie bestimmte Aufgaben erledigen wollen. Und wenn das funktioniert, dann läuft es auch. Und Harmony OS bzw. Huawei hat es eigentlich ziemlich leicht gemacht, all das zu tun mit dem Gerät, was auch vorher war. Egal, ob man jetzt navigieren will, ob man Mails checken will, ob man bestimmte Messenger braucht. Da muss man sich nur mal in der Huawei App Gallery umgucken. Da gibt es eigentlich alles. Es sind mehrere unabhängige App Stores, die da zusammengefasst werden. Da kann man prinzipiell alles finden, was es auch im Play Store gibt. Zumindest alles, was eben kostenfrei ist. Zusätzlich natürlich einige Premium-Programme über die Huawei App Gallery, die es eben auch gegen Geld gibt. Aber wie gesagt, so läuft das nun mal und Chance verpasst. Warum? Das ist in der Geschichte immer zweitrangig. Warum ist es so passiert, wie es passiert ist? Danach ist man immer schlauer. Aber es war halt schon abzusehen, dass es so einfach nicht funktioniert. Und dann gibt es auch noch andere Schreckensmeldungen für Huawei, wobei auch das war absehbar. Ja, das Gerücht hatte sich schon vor mehr als einem Jahr breit gemacht und zwar ziemlich verlässlich breit gemacht. Leica gibt die Zusammenarbeit mit Huawei nun tatsächlich endgültig auf und arbeitet nun mit Xiaomi zusammen. Für Xiaomi ist das natürlich eine wunderbare Partnerschaft, um die Kameras besser zu machen. Eins der großen Probleme waren bei Xiaomi in den High-End-Geräten immer die Kameras. Alles andere war ja eigentlich super, aber die Kameras, die hatten immer so ein bisschen das Nachsehen und man sieht ja, bis heute sind die Huawei-Geräte ganz weit vorne in solchen Listings wie zum Beispiel DxOMark, ja, als beste Kameras im Smartphone. Und das hat eben auch damit zu tun, meiner Meinung nach, weil die eben auch mit Leica eine Vereinbarung hatten. Da haben die anscheinend sehr viel Erfahrung aufgebaut. Und nun kriegt Xiaomi diese Leica-Kameras. Mal sehen, was da Huawei an Patenten hält. Ja, oder ob hier Leica frei agieren kann. Oh, vielleicht lässt sich auch Xiaomi einige Patente lizenzieren von Huawei. Es ist ja nicht so, dass die Firmen irgendwie verfeindet wären. Ganz im Gegenteil. Und somit darf man aber gespannt sein, was jetzt hier Leica mit Xiaomi zusammen auf die Beine stellt. Man darf schon die Hoffnungen haben, dass damit eine Spitzenkamera rauskommt. Bei dem Flaggschiffgerät auf jeden Fall von Xiaomi. Weiß nicht, ob das schon bei dem nächsten so sein wird. Ich glaube, Xiaomi 13 wird es dann wohl sein. Oder ob das dann erst eine Station weiter interessant wird. Weil ich meine, sowas geht natürlich nicht von heute auf morgen. Vielleicht waren da aber im Hintergrund auch schon Gespräche oder ähnliches, Vorbereitungen getroffen worden, sodass das vielleicht dann ganz, ganz fix geht. Jedenfalls ist das natürlich jetzt ein herber Schlag wieder für Huawei und das ist auch, was ich gesagt habe. Also ich glaube, Huawei kommt im Smartphone-Business da nicht mehr so ganz zum Zuge. Die werden sich auch wohl dann auf andere Felder mittelfristig umorientieren. Ist für die kein Problem. Die haben ja die Netzwerksparte, die ist riesig groß, war immer schon größer als die Smartphone-Sparte. Und natürlich für die Firma an sich ist das natürlich ein herber Verlust, die Smartphone-Sparte hier quasi am Nullpunkt zu sehen. Ja. Und ich denke, es wird aber auch nichts anderes übrig bleiben, solange die Sanktionen bestehen bleiben. Und es ist äußerst interessant zu sehen, dass selbst so eine riesige Megafirma wie Xiaomi eben in die Knie gezwungen wurde durch die politischen Entscheidungen der USA. Das hat natürlich einen faden Beigeschmack, aber gut, ab einem gewissen Punkt gab es dann auch wohl keinen Zweifel mehr daran, dass es so kommen wird, wie es jetzt eben kam. Und damit, denke ich, wird Huawei so nicht mehr im Smartphone-Business auf die Beine kommen. Für Xiaomi hingegen ist es eine Riesensache jetzt. Und die könnten sich zum Kamera-Captain mausern. Ja, in den Charts oder bei diesen Listen wie DxOMark, was die Qualität anbetrifft. Müssen wir mal genau Ausschau halten. Aber es kann auch dauern, also es wird nicht morgen passieren, aber vielleicht nächstes Jahr schon ein Modell geben, ja, das dann eben da mit der Leica-Kamera kommt. Vielleicht noch gegen Ende des Jahres, aber da wäre sehr viel Optimismus angesagt. Ja, unbekannt war das eine. Unsicher in Form von, es ist unsicher, was denn jetzt eigentlich kommt. Da sind wir bei Carl Pei und dem Nothing Phone. Ich kann mich immer noch nicht an diesen inneren an diesen Namen gewöhnen. Ja, Nothing. Ja, also okay. Nette Idee, aber langsam nervt es. Ja. Naja. Egal, wie auch immer. Nothing Phone 1. Ja, Klammer auf, 1, Klammer zu. Keine Ahnung, was diese Schreibweise soll. Genauso blöd. Aber man ist da trotzdem gespannt auf das Gerät. Und da sind jetzt einige interessante neue Infos aufgetaucht. Ja, es ist alles noch ziemlich unsicher. Aber zunächst mal, was das Design betrifft. Ja, da sind offenbar Bilder aufgetaucht. Ja. Möglicherweise mit einem transparenten, mit einer transparenten Hülle, also Backcover, ja, Geräterückseite. So. Und naja, das ist nicht jetzt weltbewegend, meiner Meinung nach, obwohl das sicherlich so vermarktet werden wird, aber man sollte sich noch überlegen, was kann das Gerät oder was bringt das Gerät noch mehr. Sind auch Gerätedaten aufgetaucht hinsichtlich des Preises, was wiederum zu Spekulationen führt. Das kann ja kein Flaggschiff-Killer sein, sondern das kann höchstens ein Midrange-Gerät sein. Der Preis ist veranschlagt bei etwa 500 Euro. Und damit sagen natürlich einige, die sich nicht vorstellen können, dass mal wieder etwas Revolutionäres auf den Markt kommt. Und revolutionär heißt, dass es auch erschwinglich sein muss. Schon ist es genau derselbe Einheitsmüll, ja, und kein Flaggschiff-Killer. Ganz klar, wenn ein Gerät 1.000 Euro kostet und ist besser als das andere Gerät, wo 1.000 Euro kostet, dann ja, schön, toll, wunderbar, nächstes Gerät, weiter geht's. Ja, aber dazu gehört auch ein Hammerpreis. Und ich wäre sehr, sehr positiv angetan, wenn hier Carl Pei, der ja auch mit OnePlus gegründet hatte, so wie am Anfang bei OnePlus, hier eine Marke sitzt, ja, ja, hier das Gerät 500 Euro, aber mit den Daten eines echten Flaggschiffsgerätes. Bam! So muss es sein. Dieses Gerät für 500 Euro muss eines der besten sein, die es auf dem Markt zu kaufen gibt. Dann haut dieses Nothing Phone auch rein und dann wird dieses Gerät auch ein Renner werden. Zusätzlich mit dieser versprochenen super vereinheitlichten Bedienung, ja, und die Anbindung an vorhandene andere Zubehör, Teile beispielsweise. Was es genau heißt, weiß man noch nicht. Aber es wurde ja in der ersten Show, wo das genannt wurde, dieses Gerät, gesagt, dass man auf das Apple-Ökosystem schaut, das ja quasi da, wo alles zueinander passt, und dass man das auch in die Android-Welt quasi rüberbringen möchte mit diesem Nothing Phone One. So, also Spekulation ist natürlich, dass da jetzt so gar kein echter Top-Prozessor drin ist, sondern dass das mit dem Snapdragon 7 Gen 1 kommt, ja. Den Preis erklären mit dem MediaTek-Prozessor kann man auch nicht. Leider gehe ich davon aus, dass da kein MediaTek-Prozessor zum Einsatz kommt, denn die Partnerschaft mit Qualcomm wurde ja da schon in dieser Show deutlich hervorgehoben. Von daher müsste man eigentlich fest damit rechnen, dass da ein Snapdragon-Prozessor drin ist. Und klar, dass da natürlich die Spekulationen hingehen, das kann nur ein Midrange-Gerät sein. Auf der anderen Seite müsste ich auch sagen, dass jetzt gerade der Snapdragon 8 Gen 1 Plus herauskam. Oder heißt der jetzt Snapdragon 8 Plus Gen 1? Ich glaube, der heißt Snapdragon 8 Plus Gen 1. Und dass da dann der Snapdragon 8 günstiger zu bekommen ist. Ja, ihr müsst ja so sehen, das Gerät ist ja jetzt noch nicht vorrätig vorhanden. Ja, und im Juli, am 21. Juli soll das Gerät dann starten, also herauskommen oder vorgestellt werden offiziell. Bis es zur Auslieferung kommt, wird sicherlich nochmal eine Zeit vergehen, und dann denke ich, dass dann auch die Stückzahlen erstmal gering gehalten werden, so wie es damals auch bei den OnePlus-Geräten waren, und dann erst langsam die Kapazität gesteigert wird. Das ist etwas, was auch eigentlich Sony die ganze Zeit über gemacht hat. Ja, man hat die Konsole am Anfang mit Verlust verkauft, das war auch, ist auch bei der PS5 so, da verdient Sony momentan nichts daran. Aber mit der Zeit werden die Komponenten eben günstiger, und dann wird auch das Gerät gewinnbringender für die Firma. Da muss man eben durch, wenn man ein Zeichen setzen will, ganz einfach. Und natürlich würde eine Firma, die ein Gerät für 500 Euro verkauft, mit einem Snapdragon 8 Gen 1 keinen Gewinn machen damit. Vielleicht sogar einen Verlust machen. Aber was das an Marketing, an PR bringt, das ist unbezahlbar. So viel Werbung könnten die gar nicht schalten, wie sie dadurch positive Resonanz bekommen würden. Und wenn das Gerät dann bekannt ist, ja, und das, sagen wir mal, das über ein Jahr als Topmodell eben verkauft wird, dann hat man bereits nach einem halben Jahr schon wieder deutlich günstigere Komponentenpreise und kann dann das Teil zumindest mal 1:1 anbieten, beziehungsweise dann auch mit Gewinn später hinaus. So funktioniert es, wenn man im Gerät eben durchdrücken will. Und das ist etwas, was ich auch immer wieder gesagt habe, was Google wohl offenbar nicht kapieren will, wie der Hase hier läuft auf dem Markt. Ja, wenn man etwas Neues zu einem Erfolg machen will, zu einem Mega-Erfolg, dann muss man eben auch tief in die Tasche greifen und kann nicht erwarten, dass man mit dem Gerät Geld verdient. Das kann man dann mit weiteren, mit der nächsten Generation beispielsweise, oder wenn das Gerät eben länger auf dem Markt ist. So funktioniert das. Siehe Sony. Die wären nie so erfolgreich geworden, hätten sie immer nur das verkauft, was für den Preis auch tatsächlich gewinnbringend in den Handel kommen kann. Die wären untergegangen. Niemand hätte sich dafür interessiert, weil das alles zu dem Zeitpunkt schon im Konsolenbereich uninteressante Technik gewesen wäre. Ja. Stattdessen macht man das halt so, und nur so ist es übrigens auch möglich, dass eine Konsole so lange Jahre auf dem Markt ist. Ja. Auch das ist ja ein Punkt. Und hier wurde ja auch die Nachhaltigkeit nochmal angesprochen beim Nothing Phone One. Vielleicht wird das sogar das Gerät, das Top-Gerät für die nächsten 2 Jahre sein. Und dann macht man halt im ersten Jahr mal herber Verlust, im zweiten Jahr macht man dann guter Gewinn. Ja. So ist es. Aber das alles werden wir erst sehen, wenn das Gerät am 21. Juli vorgestellt wird, ja. Ja, somit werden wir dann da gespannt sein. Übrigens habe ich da gesehen, eine Meldung, also ich kann es nur noch mit dem Kopf schütteln, allroundpc.com, ne? Steht da exklusiv ein Tweet. Nothing Phone soll am 21. Juli 2022 launchen. Was? Launchen? Also, ja, so ein klein wenig sollte man vielleicht Sprachkenntnisse noch haben. Vielleicht hätte man schreiben können, weil launchen gibt es gar nicht. Ja, dieses Wort gibt es nicht. Ja. Launchen, also, naja. Vielleicht hätte man einfach sollen starten schreiben, weil Launch ist direkt übersetzt Start. Und ein Produktstart, dieses Wort gibt es schon sehr, sehr lange in der deutschen Sprache. Ja, also man muss nicht unbedingt so Dummfugsprache benutzen bei allem Möglichen. Launchen ist, ich weiß gar nicht, wie ich das einordnen soll. Dumm. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Alright. Dann gucken wir weiter. Google hat das Pixel Foldable tatsächlich wieder nach hinten verschoben. Ach was, ist ja auch ganz klar. Schon hätte man da was gehört davon bei der Google I/O. Da habe ich mich ja auch ein bisschen gewundert. Ja, das soll ja als Google Notepad, glaube ich, sollte das verkauft werden. Ja, aber man hat es von dem Google Tablet gehört, aber von diesem Google Foldable-Gerät, da hat man nichts davon gehört. Und deswegen muss man ganz klar sagen, wie erwartet. Ich konnte mir auch zu dem Zeitpunkt nicht vorstellen, dass Google so ein Gerät rausbringt, ein klappbares Handy in Form von großes Display, ja, zusammenklappen, kleines Display. Das wäre allenfalls ein Gerät gewesen, das eben von Samsung oder von anderen Marken hier neu gebrandet würde, und das kann ich mir einfach so nicht vorstellen. Das wäre ein ziemlich schwerer Fehler gewesen und hätte auch nicht zur Pixel-Reihe gepasst. Somit wird es eben noch ein bisschen dauern. Dann kriegen wir hoffentlich ein faltbares Pixel-Gerät. Aber vielleicht hat sich auch Google das Ganze mal angeguckt und hat gesagt, nö, also das Galaxy Z Fold, das ist einfach nicht marktreif. Auch wenn es gekauft ist, ist es einfach nicht marktreif, weil die Dinger, die machen das Display kaputt beim Klappen. Ja, also ich meine, kaputt ist natürlich relativ, ja klar, also da ist kein, das Display funktioniert, aber also ich möchte da keine Spuren haben an der Stelle, wo das zusammenklappt. Ne? Und ich habe ja immer wieder gesagt, ne, dieses Fingernagelproblem. Also ich gehe ja pfleglich um, aber so ein Gerät wird bei mir im Halbjahr aussehen, dass man es wegwerfen kann. Ja, ich brauche schon ein einigermaßen gutes Display. Ist ziemlich traurig, aber es sind halt auch physikalische Grenzen. Die müssen erst noch gelöst werden oder andere Wege gefunden werden, damit diese physikalischen Grenzen überwunden werden können. Denn faltbares Glas hat ein Problem. Es ist eben doch kein echtes Glas. Es hat einen Polymeranteil, und Polymeranteile kann man ganz leicht mit dem Fingernagel eben kaputt machen oder eben durch dieses Klappen eben in der Mitte dann eine Markierung setzen. Ja, es ist im Prinzip ein bisschen übertrieben, ist wie so ein Blatt Papier. Das könnt ihr auch falten. Aber man sieht an der Stelle, wo ihr es gefaltet habt, sieht man dann etwas. Ja, ganz einfach. Da kann man ein bisschen mit Tricks arbeiten, sodass es ein bisschen vom Winkel her nicht ganz so schlimm gefalten wird. Ja, und dann geht es einigermaßen wieder plan, aber irgendwann ist es dann doch eben sichtbar. Und da muss dann eben was gemacht werden. Was da gemacht werden soll, ich weiß es nicht. Ich finde den Weg mit den faltbaren großen Geräten, finde ich eigentlich falsch. Ja, dieser Weg ist nicht richtig, fühlt sich für mich nicht richtig an. Da gäbe es vielleicht doch andere Möglichkeiten mit Dual Screens sozusagen, die man dann nutzen könnte nebeneinander. Ja, damit wäre dieses ganze Problem gelöst. Es gibt ja auch solche Geräte wie zum Beispiel das Microsoft Surface Duo. Ja. Und so schlimm ist dann diese Rille in der Mitte dann auch nicht. Die ist ja eigentlich sowieso dann vorhanden. Ne? Und man könnte dann aber auch von den Anwendungen her einfach darauf eingehen und dann hätte sich die Sache eh erledigt. Ja. Aber wie gesagt, ich bin sogar überrascht, dass diese Nische mit diesen faltbaren Geräten doch so groß geworden ist, wie sie jetzt ist. Aber das mag wohl auch ganz einfach daran liegen, weil Samsung ja eine riesige Marktmacht hat. Und ja klar, wenn die halt so ein Gerät rausbringen und sehr hochpreisig ist, ne, und die noch vermarkten für Shigimiki, und dann braucht natürlich jeder, der ein bisschen angeben will, braucht natürlich so ein Gerät, um das da zu zeigen. Ne? Hier, guck mal, ich hab das Neue da, ne, von Samsung hier. Ne? Guck mal, schon das Ausklappen hier, geil, ne? Großes Display und so. Und dann schon ist es vergessen, dass man noch einen Monat vorher gejammert hat, ja, aber Android-Tablets, das ist ja immer das Gleiche, nur in groß wie auf dem Handy-Display, das ist ja blöd, was soll ich denn damit? Ne? Jetzt hat man eben so ein Tablet-großes Display und sagt, ah, hier, ne, das ist von der Galaxy, ja, geil, ja, ne, guck mal hier, ne. Also die Leute, einfach, das geht einfach nur ums Prestige, ne. Einfach nur ums Prestige. Hätten vielleicht bei Android-Tablets auch mal so richtig reinhauen sollen am Anfang, ne, so richtig auf Premium machen, ne, und coole Werbung und ja, wenn du das nicht hast, bist du voll der Loser und so, ja, und dann dann wäre das vielleicht auf einmal, ne, voll eingeschlagen, ja, Android-Tablets, ja, guck mal, ne, guck mal, hier, das ist mein neues Tablet, ja, Wahnsinn, ey, ja, guck mal, ey, der hat 2000 gekostet, ja, ey, ne, ist mehr als ein Goldkettchen, Alter. nein, Alter. Aber so kann ich mir das richtig gut vorstellen. Ansonsten gibt es eigentlich kein ernsthaftes Argument, so ein Teil zu kaufen. Außer Geldverbrennung. Ja. Keine Ahnung. Realme Pad X ist jetzt offiziell. Ja. Und das ist ein echtes Tablet. Nichts mit Falten. Ja. Aber ein Snapdragon 695 Prozessor. Und 8340 mAh Akku. Während letzteres ziemlich gut ist, der Snapdragon 695, der liegt einem dann doch ein bisschen wie Blei im Magen. Ne, er sollte nicht essen, aber wenn man das hört. Ne, mal sehen, das Display selbst mit 2000 mal 1200 Pixel Auflösung, 5:3 Aspect Ratio, eigentlich cool. Ja. Also vom Display her hört sich das auch sehr gut an. Kameras, nein, ja, vergessen wir. Typisch Tablet. Kameras, ne? Also kann man vergessen. RAM-Ausstattung, wie üblich bei den Tablets, ziemlich schmau. Einmal 4 GB kann man gleich in die Tonne kloppen und einmal 6 GB reicht vielleicht noch bis nächstes Jahr mit 128 GB Speicher. Aber wenigstens erweiterbar mit MicroSD-Karte, sodass zumindest das Storage etwas erweitert werden kann. RAM allerdings nicht. Die Preise sind aber entsprechend der Ausstattung dann auch ziemlich gut. Es ist zwar umgerechnet von der chinesischen Währung direkt in Dollar, von daher nicht sehr aussagekräftig, aber man kann die Tendenz schon mal sehen. $237 für die große Version mit 6 GB und 128 GB Storage, $193 für die kleine Version mit 64 GB übrigens. Und von daher ist der Preis natürlich ein richtiger Kampfpreis. Wird das Pad bei uns überhaupt rauskommen? Das ist die große Frage natürlich. Ich würde mal sagen, die Chancen stehen da 50-50. Allerdings bis das soweit ist, wird es sicherlich auch wieder andere Geräte geben. Ich habe nachher noch ein paar News zum neuen Xiaomi-Tablet. Das dürfte ja auch interessant sein. Was natürlich auch dazu führt, dass das Xiaomi Pad 5 dann günstiger wird. Ja, definitiv. Aber gut, so ist es nun mal. Vom Preis her sicherlich für ein neues Tablet ziemlich cool. Aber naja, mal sehen, wie dann die Nutzung in Real Life aussieht. Tests wird es bestimmt bald geben. Ja, das Honor 70, das hat ja schon ein paar Vorschusslorbeeren bekommen, weil es von der Leistung her ziemlich gut sein soll. Das Honor 70 Pro hat den Dimensity 8000 Chipsatz von MediaTek drin. Das heißt, da darf man auch ein bisschen Power erwarten. Bei gleichzeitig recht niedrigem Stromverbrauch. Das Honor 70 kommt auch dann mit einer ordentlichen Multicore-Score von 3303 bei Geekbench 5 raus. 819 Single-Core-Score ist so mittelmäßig. Und von daher denke ich, könnte das auch ein interessantes Gerät werden, wenn denn der Preis stimmt. Da hat man eben bei Honor momentan Grund zur Sorge, denn Honor haut die Preise so richtig nach oben und das wird sich zeigen, wie das dann angesetzt wird, dieses Gerät. Preise sind jetzt noch nicht bekannt oder auch nicht Gegenstand von irgendwelchen Spekulationen, weil man traut sich offenbar da keine Spekulation anzustellen. Wegen dem MediaTek-Chipsatz wird das günstig oder wird es teuer. Aber ich hätte jetzt momentan bei Honor keine große Hoffnung, dass das Gerät auch nur annähernd mithalten kann mit den mit der Konkurrenz, mit gleichen technischen Daten, vielleicht sogar noch besser. Also es gibt auch MediaTek 9000 Geräte, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass die preislich unter dem Honor liegen werden. Immerhin hat das Honor, das auf Geekbench aufgetaucht ist, auch 12 GB RAM. Also man darf da auf jeden Fall erwarten, dass es auch gut ausgestattet ist. Und ja, mal gucken, was da sonst noch an technischen Daten sind, sobald das eben dann auch offiziell rauskommt. Ja, das Realme GT Neo 3 gibt es jetzt in einer Naruto-Edition für alle Naruto-Fans. Ja, 12 GB RAM, 256 GB Storage, sagt auch aus, ne, da wird gekämpft. Und die weiteren technischen Daten sind halt eben wie das Neo 3, auch ohne die Naruto-Edition, ganz klar. Das heißt 2412 x 1080 Bildpunkte Auflösung, Corning Gorilla Glass 5, 6,7 Zoll AMOLED-Screen ist das und hat ein MediaTek 8100 Chipsatz mit drin. Triple-Kamera-Setup, 50 Megapixel, 8 Megapixel Ultraweitwinkel, 2 Megapixel Makrosensor, da mache ich mal wieder so, ne, also Schulter nach oben zucken, ne? Ganz klar, weiß auch nicht, was die da treiben, immer wieder diese öde Kamerakombination zu machen. Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, Android 12 OS wird mit ausgeliefert und Realme UI 2.0, 150 Watt Charging. Kann das Gerät unglaublich. Und ja, ich denke, das dürfte dann die Abnehmer finden. Es gibt auch eine reguläre Version, übrigens die Naruto-Edition, wie gesagt, mit 256 GB Storage. Es gibt aber auch eine GT Neo 3 oder GT Neo 3 Version von diesem Gerät ohne Naruto-Branding für mit 512 GB RAM sogar. Nicht schlecht. Was die Naruto-Edition kostet, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Dennoch erwarte ich auch von Realme hier relativ gute Preise. Von daher denke ich, wird es interessant sein. Xiaomi, wenn die was Gutes machen, dann sind es die Xiaomi Bands. Ja. Da hatte ich auch mal eins. Gut, das habe ich geschrottet, aber das war, glaube ich, nicht ganz unverschuldet, wenn ich das richtig weiß. Das Xiaomi Band 7 ist jetzt erschienen und das ist zu einem richtig guten Preis, $37 nur erhältlich, mit einer Ausstattung, wie sie eben auch sogar von Smartwatches, Standard-Smartwatches geliefert wird, nämlich so das übliche Herzfrequenzsensor, ein Blutsauerstoffsensor. Man hat 120 verschiedene Sportmodis drin. Man hat natürlich auch klar Stressmonitor, Sleep Tracking, also die Schlafüberwachung, sehr interessant. Und natürlich auch der berühmte Schrittzähler, ist ja ganz klar. So dass man damit eigentlich alle Fitnessaufgaben recht gut machen kann. 15 Tage soll der kleine Akku halten da drin, bevor man es wieder aufladen muss. Und ist aufgeladen von 0 auf 100% in nur 2 Stunden. Das heißt, das geht recht fix. Wasserfest bis zu 50 Meter Tiefe. Also das ist auch relativ normal und nur eben für diese Preislage ziemlich gut. $37, wie gesagt, das ist nicht schlecht. Ich bin also gespannt. Das wird bestimmt bei uns auch rauskommen, für wie viel das aber bei uns dann auch verkauft wird. Und man hat hier natürlich auch die Standardfunktionen, wie zum Beispiel eben Benachrichtigungen, wenn man eine Nachricht kriegt im Smartphone oder eine Mail, ja, auch da gibt es dann eben eine Benachrichtigung auf dem Band. Das ist übrigens eine der wichtigsten Funktionen bei mir, bei einer Smartwatch oder bei so einem Band, dass das eben auch möglich ist. Das hat schon sehr, sehr viel geholfen, dass man sieht, dass man eine Nachricht bekommen hat. Das ist sehr, sehr wichtig. Also somit ist dann alles soweit abgedeckt. Und ich meine, Leute, also die $37, das ist wirklich gut. Ne? Wenn ich mir mal irgendwann, wenn hier meine Smartwatch von Honor hier irgendwann mal als zeitliches segnet, ja, dann werde ich mir wieder so ein Band holen, eine richtige Uhr von Casio, ja, und dann habe ich beides wieder und das gefällt mir dann auch ziemlich gut. Die Smartwatch hier ist cool, aber eins nervt mich immer, dass ich eben nicht mal eine andere Uhr anziehen kann und nicht mal wieder eine von meinen Casios, die hier rumliegen. Ne? Das finde ich eben sehr, sehr schade. Und das kann man mit so einem Band eigentlich gut umgehen, weil das kann man rechts mal locker umschnallen und dann eben anlassen und auf der anderen Seite eben dann die Uhr oder umgekehrt, wie man das möchte. Und somit hat man dann beides. Best of both worlds, weil für eins ist dieses Smart Band nicht so gut geeignet, nämlich für die Uhrzeit abzulesen. Ja, also das ist klar. So, und dann kurze Infos zum HTC Flaggschiff-Gerät, das jetzt eigentlich bald rauskommen sollte, aber das ist verschoben worden. Welch Wunder. Natürlich kriegt die Covid-19-Pandemie hier die Schuld in die Schuhe geschoben, aber da kann man wirklich erwartet, dass HTC das so ein neues Flaggschiffgerät pünktlich rausbringt. Nein. Das Exodus 1 und Exodus 1S soll aber kommen. Es ist nicht abgesagt, es ist nur etwas nach hinten verschoben worden. Ja. Und wie das zu einem Titel Flaggschiff kommt, weiß ich halt auch nicht so genau. Ist vielleicht das Flaggschiff von HTC, also das Beste, was HTC zu bieten hat. Aber mit einem Snapdragon 845 und 6 GB RAM ist es natürlich den normalen Flaggschiffgeräten von anderen Firmen hoffnungslos unterlegen. Also, naja, warten wir mal ab. Vielleicht tut sich da noch was. Vielleicht haben sie es doch deswegen verschoben, weil sie gesehen haben, nee Leute, das können wir nicht rausbringen, dann machen wir unseren Ruf gleich wieder kaputt von wegen Flaggschiff, das ist ja lächerlich. Ja. So, die Google Play Version, Mobile Version, gibt jetzt einen Kompatibilitätshinweis für das eigene Gerät. Ja, anscheinend wird es immer öfter notwendig zu prüfen, ob diese App denn tatsächlich auf dem eigenen Android-Gerät funktioniert. Und hier will Google etwas helfen und quasi deutlich zeigen, ja, das läuft oder es wird wahrscheinlich nicht laufen. Und damit sollen die Nutzer eben bewahrt werden davor, ständig Apps herunterzuladen, die dann doch nicht auf dem eigenen Gerät funktionieren. Das ist schon von der Intention her, ist das schon ziemlich cool. Finde ich richtig gut, was Google da dann machen möchte. Aber ich habe noch meine starken Zweifel, dass das so funktioniert, dass es eigentlich verlässlich angezeigt wird. Ich bin ziemlich sicher, dass es dort einige Apps geben wird, die trotzdem laufen und werden aber angezeigt, dass es nicht läuft. Und auf der anderen Seite wird es angezeigt, dass es läuft, aber vielleicht eben doch nicht hundertprozentig läuft. Ja. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber diese Befürchtung habe ich. Bei solchen Sachen habe ich auch noch nie was anderes erlebt, dass das mal sicher funktionieren würde. Und natürlich, klar, es ist auch eine komplizierte Sache. Da kann man kaum einen Vorwurf machen. Fraglich ist es dann, ob das wirklich nützlich ist, diese Funktion oder nicht. Samsung ist ja der Platzhirsch bei Smartphones und diese Meldung hat, glaube ich, in der Branche richtig eingeschlagen. Samsung möchte 30 Millionen Geräte weniger produzieren. Und das heißt natürlich ganz klar, Samsung sagt, die Zahl der Smartphones wird in der nächsten Periode abnehmen. Und da hat er wohl auch recht. Also die Verkaufszahlen von den Smartphones liefen ja eigentlich relativ gut. Jetzt werden die sicherlich erstmal etwas runtergehen. Aber ich denke, das wird kein Dauerzustand bleiben. Und die werden auch wieder nach oben schnellen. Bin ich mir auch ziemlich sicher. Ja. Nur, dass Samsung jetzt das so öffentlich kommuniziert, 30 Millionen weniger Smartphones zu produzieren im Jahr 2022, das ist schon eine Ansage. Und das macht natürlich die Branche auch nervös. Ob das jetzt nur für Samsung zählt, ist noch die gute Frage. Ich habe jetzt keine aktuellen Marktzahlen vorliegen. Dennoch denke ich, dass eben hier so beides zusammenkommt, dass der Markt erstmal sagt, ja, also es werden wahrscheinlich weniger verkauft werden, aber dass Samsung eben auch weniger verkauft. Xiaomi ist stark im Kommen, Realme ist ein Überflieger momentan, ja. Und ich denke, auch das wird sich dann bemerkbar machen bei den Verkaufszahlen, speziell von Samsung. Trotzdem ziemlich heftig. Diese Nachricht, das möchte man natürlich nicht hören als Shareholder bzw. als Firmenchef. Jetzt komme ich aber mal zu dem Xiaomi Pad 6, das ich vorhin schon angesprochen habe. Klar, der Nachfolger von dem Pad 5. Und das heißt, die Pad 5 werden dann natürlich günstiger werden. Ja. Man spekuliert noch ein bisschen. Ob da ein MediaTek-Chipsatz drin ist oder ein Qualcomm-Prozessor, ja, mit leichter Tendenz zum Qualcomm. Ich hoffe natürlich drauf, dass das ein MediaTek-Chip ist. Der Dimensity 9000 könnte das sein, der da drin verarbeitet wird. Dann würde das Gerät auch etwas kühler laufen, ja, und ja, gut, vielleicht ist es auch schlecht, man kann es nicht mal als Kaffeewärmer benutzen, ne? Aber für die Energieausbeute und für die Performance wäre das natürlich sehr, sehr schön, weil dann das Gerät auch tatsächlich mit der vollen Leistung arbeiten kann und nicht heruntertakten muss, weil es mal wieder überhitzt. Ja. Und mit 120 Watt Charging Power ist da dann auch genug ja, Saft vorhanden, was in das Gerät reinfließen kann, sodass man schnell aufladen kann. 144 Hertz Refresh Rate auf dem Display soll das Teil haben. Für ein Tablet ist es enorm. Und da lässt ja ein Blatt Papier grüßen, nicht schlecht. Aber mehr ist jetzt noch nicht groß bekannt. Das sind natürlich reine Spekulationen. Dennoch ist dieses Xiaomi Pad 6 beschlossene Sache, die Pad 6 Serie, ja, und mal gucken, wie die sich da positionieren. Ich bin sehr gespannt drauf. Das Xiaomi Pad 5 übrigens ist ein absolut tolles Tablet, Ja, das konnte ich schon ausgiebig testen und mein Gott, das hat ein richtig gutes Display. Ja, und wow, das haut einem richtig weg, wenn man da die Games drauf macht und so. Da müsst ihr mal die App der Woche drauf angucken. Das wird der Hammer. Also, Xiaomi Pad 5 war wirklich eins der besten Android-Tablets in den letzten Jahren, mit Abstand und auch noch mit Abstand einer der besten Preise für diese Leistung. Wahnsinn. Und das erwartet man natürlich auch bei dem Xiaomi Pad 6 jetzt, das dann rauskommen wird. Und da sind alle schon ziemlich gespannt drauf. Jo, und was haben wir denn hier noch? Ach, der Nokia-CEO, der spricht mal wieder und er sagt, dass viele Leute ihre Geräte im Jahr 2030 nicht mehr in die Hand nehmen. Also, dass die Smartphones 2030 stark abebben. Ja. Also, vielleicht hört sich das auch hier in der Pressemitteilung etwas melodramatischer an. Aber ich sag mal, wenn er wirklich gemeint hat, dass 2030 der Hype um die Smartphones abgelöst ist, dann muss ich mal sagen, nö. Ganz einfach nein. Das wird jetzt erst nochmal deutlich zulegen. Als Begründung nimmt er das G6, also G6 Mobilfunknetz, weil dann würden ganz andere Geräte gebräuchlich sein, wie zum Beispiel die Smart Glasses oder sogar implantierte Chips und elektronische Geräte im menschlichen Körper. Also zunächst mal, ich weiß nicht genau, also irgendwie, der Mann erinnert mich an mich selbst. Vor 20 Jahren. Ja. Weil da hatte ich auch noch die Wissenschaft und die Forschung wird das schaffen, ja, in absehbarer Zeit die Verbindung vom realen Netz zum also von realen Netzwerken wie dem Gehirn zu virtuellen Netzwerken wie dem Internet zu schlagen durch Chips, die implantiert werden, wo man quasi eine Verbindung haben kann von Gehirn zu Netzwerk, ja, und so weiter. Aber bis zum heutigen Tag ist es reine Science Fiction. Na, okay, nicht reine Science Fiction. Es gibt etliche sehr vielversprechende Forschungsprojekte, die das schon im Ansatz auf dem Weg dahin sind, ja, oder gebracht haben, um das zu ermöglichen. Vielleicht in 50 Jahren oder so. Ja, und 50 Jahre ist eine Ewigkeit bei Wissenschaft und Technik, klar. Nur leider müssen wir uns mal der Realität stellen, wie momentan die Entwicklung voranschreitet bei Wissenschaft und Technik, vor allem im Bereich der Technik, der Consumer-Technik. Das ist traurig, traurig, wie wir momentan bremsen in diesem Bereich. Furchtbar. Für die gesamte Menschheit furchtbar, weil die Menschheit braucht neue Technologien, um tatsächlich von dem verschwenderischen Umgang mit Ressourcen wegzukommen. Denn so ein implantierter Chip, ja, oder so Smart Glasses statt einem Smartphone, das wäre ja eine wunderbare Sache. Aber die Smart Glasses, die werden mit dem Smartphone verbunden sein. Das heißt, man braucht die Smartphones und die Smart Glasses in den nächsten 10 Jahren, weiter wird die Technik da nicht gehen. Ja. Und von implantierten Chips, um eine Verbindung zum Internet zu bekommen, da sind wir so weit weg, der ist ja noch nicht mal grundsätzlich geklärt, ob das überhaupt möglich ist. Ja. Wie gesagt, vielversprechende Ansätze gibt es, aber das wird noch sehr lange dauern. Von der Akzeptanz mal ganz zu schweigen. Momentan, wenn es heißt, würden Sie sich einen Chip implantieren lassen oder lieber mit einem Smartphone nehmen? Was denkt ihr, wie viele Leute sagen würden, sie wollen sich einen Chips implantieren lassen? Vielleicht 1%, vielleicht 10%? Da wäre mein Vertrauen in die Gesellschaft wieder hergestellt, ja, wenn's 10% sagen würden, das würde mich überraschen. Aber ich glaube, so viel wären es nicht. Ja. Und zeitlich 10 Jahre ist zu gering. Ist zu gering. Da ist der Mann über sich selbst hinausgewachsen mit seiner Euphorie. und hat da vergessen, dass wir momentan eine sehr langsame, also eine relativ langsame technische Entwicklung haben. Wenn wir mal sehen, was so zwischen 1980 und im Jahr 2000 gemacht wurde, ja, und zwischen Jahr 2000, oder nee, ich sag mal zwischen 1980 und, soll ich das sagen? Nein, zwischen 1990 und 2000, was da gemacht wurde, und zwischen, im Consumer-Bereich, und zwischen dem Jahr 2010 bis zum 2020. Ja, was soll ich denn dazu sagen? Da wurde in 10 Jahren so viel gemacht, ja, okay. Wenn man auch weiter ein bisschen zurückguckt, ja, 1970 bis 1980, ja, und dann 2000 bis 2010, also ich muss auch schon sagen, da schlafen einem ja die Füße ein. Da geht nichts mehr momentan. Und es ist nicht besser geworden, sondern es wird jetzt gerade noch schlimmer, wegen Krisen, Chipmangel, Krieg. Also, Leute, ich glaube, die technische Entwicklung ist jetzt erstmal auf Sparflamme. Ja? Und das sieht man ja auch, was die Entwicklung von Geräten hier schon seit Jahren betrifft. Alles der gleiche Einheitsbrei. Wo sind denn die Top-Geräte? Ja, da kommt mal ein faltbares Display. Das war's aber dann. Ja? Die richtigen Durchbrüche, das kann man gleich vergessen. Wo sind denn die? Wo sind denn die? Ich sehe da nichts Weltbewegendes, ja. Und ich glaube, die wichtigste technologische Entwicklung oder Tendenz, sagen wir mal, nicht die Entwicklung, weil die gibt es ja schon lange, aber die Tendenz zumindest für, dass das im Massenmarkt ankommt, ist das Elektroauto. Ja, das ist das Einzige und das wird noch Geschichte schreiben, ganz klar, das wird auf jeden Fall die Mobilität grundsätzlich ändern, aber ihr seht, auch das geht so langsam vonstatten, dass man heulen könnte. Wisst ihr, die Luft brennt, im wahrsten Sinne des Wortes übrigens, ja, wir haben eine Klimakatastrophe und das tümpelt so da vor sich hin, ja. Aber es ist ja auch klar jetzt, ne, erstmal, wie gesagt, durch die vielen Krisen, Krieg und alles, auch das hat dann wieder dazu geführt, dass hier alles gebremst wird. Und dann setzt sich momentan auch noch so ein Denken durch, wo ich ganz, ganz schlimm finde, wo man denkt, naja, wir müssen die Entwicklung von neuen Technologien stoppen oder verlangsamen wegen der Umwelt. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Weil wenn wir nicht grundsätzlich neue Technologien entwickeln können, die Fehler der alten nicht beinhaltet. Wenn wir auf diesem technologischen Stand bleiben, ist die Erde wirklich in wenigen Jahrzehnten am, ich hätte schon wieder fast einen Kraftausdruck benutzt, am Hintern. Ja? Die ist hin. Wir können nicht diese ganzen Ressourcen aufbringen. Wir brauchen neue Technologien, die ressourcensparender umgehen. Und weil die Alternative wäre, ne, vor Industrialisierung hingehen. Das wird es nicht geben. Das wird es nicht geben. Jedenfalls nicht, wenn ihr überhaupt noch eine Zivilisation haben wollt. Also man sieht ja, was schon in den Geschäften als los ist, ja, wenn mal das Öl knapp ist. Ne, dann denkt man, die Welt geht unter. Also, Entschuldigung, jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, es wird wirklich so sein, dass auf einmal, ne, gibt's kein Benzin mehr an den Tankstellen, Elektroautos gibt's keine, ja, wurde ja eingestellt, weil, ne, wir wollen ja nicht die Natur belasten, ja, dann wird die Natur erst richtig belastet, weil da müssen wir nämlich weiter mit den Verbrennern fahren, und zwar so lange, bis es kein Öl mehr gibt. Und was dann los ist, ich glaube, das brauche ich hier nicht breit zu treten, das ist was für eine andere Sendung vielleicht mal, ja, in der Rios Wochensicht, die Folgen von Technologieverweigerung in der heutigen Zivilisation. So einfach geht es nämlich nicht mehr. Die 7 Milliarden Menschen können nicht existieren, ohne dass wir neue Technologien erfinden, die es möglich machen, dass es überhaupt noch funktionieren kann. Ja. Also das ist einfach notwendig. Ja. Und ja, die alten technologischen Geräte brauchen eben mehr Ressourcen. Wir müssen daran arbeiten, dass wir technologischen Geräte entwickeln, wie zum Beispiel hier der Nokia-Chef sagt, die eben weniger Ressourcen verbrauchen. Ja, so ein Chip oder eine Smart Glasses Standalone. Ja, okay, gut. Ne? Trotzdem glaube ich, dass 2030 vollkommen utopisch ist. Ich weiß nicht, was der Mann damit meint hinsichtlich realistischen Vorstellungen. Da ist er 20 Jahre zu früh. Also 2050 kann ich mir das vielleicht vorstellen. Ja. Wenn wir uns zusammenreißen und die Krisen, die uns momentan bevorstehen, das pfeifen ja auch die Spatzen schon von den Dächern, wir haben momentan ein ziemlich großes Geflecht an Krisen, an Problemen, die zusammenlaufen, die Zivilisation in ernsthafte Probleme führen kann. Und also wenn wir schaffen, das hinzubekommen, ohne dass es einen Kollaps der Zivilgesellschaft gibt, dann ist 2050 angesagt. Ansonsten können wir froh sein, wenn wir 2050 überhaupt noch irgendetwas an Technologie haben, die noch funktioniert. Tja. Dunkle Aussichten, aber ich bin ja Optimist. Deswegen denke ich, die Menschheit kriegt den Arsch hoch, werden die Technikverweigerer endlich abhängen, ja, und aufs Abstellgleis führen und dann mit neuen, vernünftigen, nachhaltigen Technologien dafür sorgen, dass der letzte Rest vom Planeten auch gerettet wird. Und somit geht es. Vorsprung durch Technik. So war das früher und so wird es in der Zukunft noch viel ausgeprägter notwendig sein. Xiaomi Redmi 11 5G. Da sind jetzt ein paar Spezifikationen und das Erscheinungsdatum aufgetaucht. Hoffentlich, ja. Entspricht das der Wahrheit? Klar ist, dass Redmi 11, wie der Name schon sagt, das Xiaomi Redmi. Redmi ist ja diese Mid-Range Sparte, möchte ich mal sagen, ja, kommt mit MediaTek Dimensity 700, ja, der 700 ist ein relativ neuer Chip, ist natürlich nicht so performant wie die großen 9000, das ist ganz klar, aber für den Midrange-Bereich ist das schon ein sehr interessantes Ding. Da darf man also auch erwarten, dass das eben für diesen Midrange-Bereich dann doch eins von den guten Geräten wird, ja, mit 5G, das ist ja auch eine wichtige Sache mittlerweile geworden, nicht nur in Asien, ja, gibt sogar bei uns schon Menschen, die das benutzen, yep. Geräte werden dann einen 6,58 Zoll LCD-Screen haben mit Full HD Plus Auflösung, 90 Hertz Bitwiederholfrequenz. Anfangen tut es mit 4 GB RAM und 64 GB interner Speicher, ja, nicht holen. Ja. Da gibt es auch dann noch größere Modelle. Ich denke, dass die dann bis 8 GB gehen und 256 GB Speicher oder 128 GB Storage, dass das dann eben der bessere Preis wäre. Die indischen Rupien werden jetzt nicht viel sagen, deswegen spare ich mir auch jetzt die Umrechnung mal. Und es ist natürlich die Frage, ob dieses Redmi L5G auch dann tatsächlich in Europa erscheinen wird. Jedenfalls Ende Juni soll das Gerät in Indien rauskommen und dann werden wir sehen, was bei der Präsentation noch gesagt wird, ob das vielleicht eventuell auch noch in internationalen Märkten eintrifft. So, und zum Schluss noch eine kleine lustige Sache eigentlich. Ich habe mich gerade gewundert, warum sich eine Tech-News-Seite ein bisschen aufregt, ja, weil Vodafone ein 5G Parfüm herausgebracht. Ach, wisst ihr, ich finde es eigentlich cool. Ein 5G-Parfüm. Ja? Parfüm, so. Perfume, ich bin bei Perfume, seht ihr. Ja, ja, auch ich habe schon das Englische im Kopf, ne? Naja. Also 5G-Parfüm finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Ja? Also guter Gag von Vodafone. Warum nicht? Mittlerweile hat jeder Müll hat irgendwie ein Parfüm. Ja. Und jeder Star hat sein Parfüm. Also warum nicht auf 5G? Ich finde, das ist eine tolle PR-Aktion. Ja. Und ehrlich gesagt, ich bin neugierig, wie das riecht. Wie sich Vodafone den Duft von einem Netzwerk vorstellt. Ja, ich finde es cool. Also, neu ist es auch nicht ganz, ja, aber ich finde es sehr, sehr schön und ich will mal gucken, ob ich da nicht irgendwo was herkriege, ja, mit dem 5G Parfum, weil jetzt habe ich die französische Version auch noch genutzt, so jetzt sind bestimmt alle zufrieden. Und ja, warum denn nicht, ne? Ich meine, Leute, es gibt James Bond Parfum, ja. Es gibt Michael Michalski Parfum, das finde ich gar nicht so schlecht. Also, ich bin aufs 5G Parfum durchaus gespannt, ja. Und 5G sagt, das sind süßliche Anisöle mit Essenzen aus Sultaninen, weißer Pfefferwürze und verschiedene Blütenextrakten sowie die strahlende Süße von indischem Kalmus, fruchtige Frische und englischem Rhabarber und Honighauch von französischen Lilien. Abgerundet wird das Ganze von würzigem Weihrauchharz in der Basisnote. Also das Ding hört sich an, als ob ich das Teil in Massen haben möchte. Ja, cool. 5G. Da kann man doch endlich mal nach Hochtechnologie duften, nach Hightech. Yeah. Ich find's cool. Ich will's haben. Naja, gut, okay. Das haben wir dann auch alles durch mit den News für die Woche. Jetzt kommen wir nochmal zu der App der Woche. Ganz genau. Und diesmal ist es ein, ihr könnt's vielleicht schon erahnen, Spiel, ganz genau, ein Roleplay-Game, ein RPG. Sogar ein, eigentlich, wenn man es genau nehmen will, ein Massive Multiplayer Online Roleplay-Game, MMORPG sogar. Ja, genau. Und das müsst ihr euch mal auf dem Xiaomi Pad 5 angucken, da fällt euch die Kinnlade runter, das sage ich euch. Ich rede von dem Spiel Ni no Kuni Crossworlds. Ganz neu rausgekommen letzte Woche. Ich hatte mich da vorregistriert. Von daher habe ich schon Zeit gehabt, hier das ausgiebig zu testen. Und es ist ein richtiges Roleplay-Game von dem berühmten Studio Ghibli, Leute. Und das könnt ihr sofort sehen. Die Zeichnungen, die Story, die Leichtigkeit, die fantastischen Figuren. Abgedreht, eine Mischung zwischen Kunst und abgedrehtem Wahnsinn. Ja, so wie aber in einem typisch Anime-Style gehaltenen Rahmen. Das macht ja Studio Ghibli zu dem absoluten Überflieger rund um die Welt. Meiner Meinung nach gibt es zwar bessere Anime-Studios, aber zumindest mal ist es weltweit anerkannt als eines der besten, ja, und auch bekannt. Ja, also, egal ob man jetzt Totoro, Prinzessin Mononoke oder was weiß ich, auf Chihiros, bla bla bla, irgendwas, weiß ich nicht, steht, ja, das ist die Schmiede, die das produziert hat. Ghibli ist wirklich heftig und die haben auch dieses Spiel, oder zumindest die Welt und die Charaktere und die Story entworfen. Das Spiel selbst wird von Netmarble published. Ja. Und ich muss sagen, es fühlt sich an wie eben ein Studio Ghibli Traum, in dem ihr tatsächlich spielen könnt. Wahnsinn. Die Chars sind etwas, sagen wir mal, beschränkt in der Ausstattung. Ja, ihr könnt zwar die Charaktere anpassen, aber zum Beispiel könnt ihr, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Krieger nehmt, ja, habt ihr eben so ein bärtiges Etwas. Ja, wenn ihr eine Hexe nehmt, habt ihr eben einen weiblichen Char. Und das kann man nicht ändern. Also ihr könnt nicht sagen, ihr möchtet gerne eine coole Kriegerin haben oder ein cooler Magier. Das geht nicht. Da müsst ihr euch einfach damit abfinden. Das Aussehen hingegen kann man wieder ändern. Also da kann man auch nicht, dass die Chars alle gleich aussehen würden. Nee, da kann man schon ein bisschen was machen. Aber es bleibt eben in der Grundsubstanz immer das Gleiche. Ja, und von daher muss man wohl hier ein bisschen sich damit zufrieden geben. Aber abgesehen davon, die Spielmechanik ist ziemlich cool. Ihr könnt das Spiel manuell spielen, das heißt wirklich alles selbst machen. Aber, und das finde ich eben für ein Smartphone-Spiel absolut gut, ihr habt auch die Möglichkeit, das tatsächlich automatisch ablaufen zu lassen. Das wird zwar öfters mal in Play Store kritisiert, aber ich finde, das ist für ein Smartphone-Game ein absolutes Muss. Ja, Muss. Man muss es ja nicht nutzen. Wenn dann natürlich ein paar Leute sagen, nee, sie mögen das Spiel nicht nur, weil es die Funktion gibt, dann muss ich sagen, was ist falsch bei euch? Was ist falsch bei euch? Dann nutzt die doch einfach nicht. Oder fühlt ihr euch dann benachteiligt gegenüber den Leuten, die es doch nutzt? Ja, dann nutzt es halt. Ja, also, was versteht das Problem nicht. Nur weil es die Funktion gibt, heißt es nicht, dass man die Funktion nutzen muss. Muss man alles vorgeschrieben bekommen immer. Weiß es nicht. Aber okay, Kritik, Ende. Jedenfalls kann man so spielen, wie man das möchte. Und ich nehme eigentlich eine Mischung zwischen beiden. Ja, wenn ich auf dem Weg zu einer Quest bin, ja, dann werde ich nicht durch die Welt rumkutschieren und hier auch noch falsch irgendwo hinlaufen und was weiß ich, Ewigkeiten suchen. Nee, dann werde ich die automatisch dorthin laufen lassen. Und wenn es ein harter Kampf ist, dann werde ich auch nicht automatisch kämpfen, sondern werde es manuell machen, dann hat man nämlich bessere Chancen zu gewinnen. Und dass der Char gleich umgeht. Und ansonsten, wenn das nur 0815 ist, ja, dann werde ich das auch automatisch den Kampf machen lassen, weil mein Char überhaupt nicht in Gefahr ist. Was soll ich denn da die Knöpfe drücken? Ja, fertig. Also das heißt, die Mission auch unterbrechen, das kann man ohne Probleme. Also man kann dann während dieser Autofunktion kann man das ausschalten und kann dann zum Beispiel noch was anderes machen. Das mache ich zum Beispiel auch, wenn ich gerade eine Gruppe von Monstern irgendwo sehe, ja, dann Auto aus, hingehen, grinden, ja, dann wieder die Automatik eben einschalten, dass er automatisch kämpft, ja, und dann lasse ich den mal da 10 Minuten kämpfen, so, und dann ist mein Char ein bisschen aufgewertet, wunderbar, und dann geht's weiter. So wird auch das Grinden nicht zur Arbeit, weil, wie sich für ein Rollenspiel gehört, aber insbesondere eben bei Ni No Kuni, muss man eben auch grinden, was das Zeug hält, damit man weiterkommt, ohne dass ihr hier ein Vermögen raushaut. Natürlich ist dieses Spiel kostenlos zum Download, free to play. Und man kann wirklich eine ganze Ecke lang spielen. Also ich bin da noch an keine Stelle gekommen, wo ich auch nur einmal genötigt würde, etwas kaufen zu müssen. Ja, aber man sieht es natürlich in dem Shop, dass man da durchaus einiges raushauen kann an Kohle. Also Pakete von 3,99 bis 99,99 kann man alles kaufen. Ja. Und entsprechend schnell kann man seinen Char dann natürlich aufleveln. Und wenn man eben nicht so schnell aufleveln will und ein bisschen Zeit hat, ja, dann kann man natürlich auch hier das mit dem Grinden angehen lassen. Und das macht durchaus Spaß. Ja. Die Quests sind schön, mit einer richtigen Story. Richtig gut. Manchmal ist es mir ein bisschen zu viel Text zu lesen, aber ist in Ordnung. Geht gerade noch so. Die Story ist halt sehr tiefsinnig und führt sich auch immer weiter fort. Übrigens, Tipp an euch, macht das allererste, bevor ihr euch noch einloggt, stellt die Sprache um. Wenn ihr, also ihr habt aus Auswahl aus Sprachen, glaube ich, Englisch, Japanisch, die Sprachausgabe in Deutsch gibt es nicht, aber die Untertitel könnt ihr in Deutsch stellen und das gesamte Spiel in deutscher Sprache geht also auch. Aber bitte tut euch selbst den Gefallen. Schaltet die englischen Stimmen aus und stellt die original japanischen Stimmen ein. Die englischen Stimmen sind, wie üblich, ein furchtbarer Kraus. Da wird jeder süße Char muss es mal ganz ehrlich knallhart sagen, zur richtigen Schlampe. Ja, und das will ich jetzt nur wirklich nicht. Also es ist ganz, ganz schlimm, diese Stimmen, die passen einfach nicht zu den Chars. Ja. Ist nur, also es gibt nur ganz, ganz wenige Synchros, wo das eben passt. Und leider ist es eben hier auch absolut negativ. Also wenn ich mir da die Technikerin und die Hexe anhöre, dann denke ich, ich bin im falschen Spiel. Das passt doch nicht. Ja. Stell dir mal vor, da kommt so ein kleiner Stopper, ja, und da macht er. Ja, also, ja. Hallo, wie geht es dir? So, hä? Was? Das gibt's doch nicht. Ja. Es ist immer lustig, wenn ich dann die sehe. Auch die Anime-Serien, manchmal, was im TV manchmal gezeigt wird, dann lache ich mich mal, da schmeiße ich mich manchmal weg vor Lachen. Ne? Kommt ein Schulmädchen angetrabt, ja, aus einer Kinderserie oder was weiß ich, ne? Kommt ein Schulmädchen angetrabt, ne? Auf einmal fängt die an zu sprechen, denke ich, okay, warum gibt man diesem kleinen Schulmädchen die Stimme von einer erwachsenen Frau, die sich gerade anhört, als ob sie irgendwie eine Hotline-Nummer bedient, ja, ich weiß nicht, was da los ist, auf jeden Fall war das mega unpassend, ist schon richtig peinlich, finde ich, ja, und das macht natürlich die ganze Geschichte kaputt dann, und deswegen, das kann man einfach nicht bringen. Stellt euch die japanischen Stimmen ein und ich bin da auch knallhart, wenn ihr denkt, diese japanischen Stimmen sind zu hoch, zu kindlich oder zu piepsig, dann gebe ich euch einen guten Tipp, spielt das nicht und guckt euch auch keine japanischen Sachen an, denn so ist das gemeint. So soll das sein. Und nicht anders da. Ja, es ist genau wie mit den auch amerikanischen Filmen, Synchro, stellt euch mal vor, ihr habt Vin Diesel, ja, wird synchronisiert mit der Stimme von, mit der Synchro-Stimme vom, wie heißt der nochmal, der Typ IT-Crowd, genau, was soll ich dazu noch sagen? Das ist eine Katastrophe. Kommt Vin Diesel jetzt schon wie ein Schulmädchen oder was? Dann ist der Film auch hin. Ja, zum Glück gibt es da halt ein paar professionellere Synchronisationsstimmen, aber manchmal, muss ich sagen, lohnt es sich auch dort, dann die englischen Originale mal anzuhören. Ja, aber bei diesen Videogame-Verfilmungen oder Videogame, nicht Verfilmungen, sondern Videogame-Synchronisationen, da muss man wirklich mal gucken. Da ist es so massiv unterschiedlich, das muss man einfach dann so erleben, wie es gedacht ist. Und wenn es einem eben so, wie es gedacht ist, nicht gefällt, dann sollte man das auch nicht spielen. Oder nicht hören oder nicht gucken. Fertig. Ist so. Knallhart! Ja. Schon ist es eine Geschichtsverfälschung. Ohne Ende. Ansonsten ist alles super gut und nachdem man das auf Japanisch gestellt hat, ist sogar die Stimmen zu ertragen und deswegen wunderbar. Es gibt so viele verschiedene, Sachen zum Erweitern, schon ganz am Anfang, was ihr aufpowern könnt, eure Waffen, eure Rüstung, natürlich ganz klar, euren Char selbst. Es gibt Begleiter, die ihr auch aufpowern könnt. Es gibt Verstärkungen, die ihr hinzufügen könnt. Dann ist es nicht nur so, dass es eine Waffe gibt, sondern es gibt Waffen mit verschiedenen Elementen. Ja, es gibt drei verschiedene Elemente und jedes Element wirkt anders auf ein anderes Element. Es gibt dieses typische Rotationsschema, ja. Und das heißt, wenn ihr zum Beispiel jetzt die falsche Waffe auswählt für den entsprechenden Gegner, dann habt ihr es wesentlich schwerer oder schafft es selbst gar nicht, als wenn ihr die richtige Elementwaffe auswählt. Das heißt, ihr braucht eigentlich von jedem Element braucht ihr also eine Waffe, die ihr wirklich gut hochlevelt. Und natürlich, das ist ein Fass ohne Boden und ganz klar, aber davon leben eben halt auch diese MMORPGs, dass es ein Fass ohne Boden ist. Natürlich muss man bei den Free-to-Play-Games immer ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu stark in Versuchung kommt, zu viel Kohle auszugeben. Aber manche Pakete, die es gerade am Anfang jetzt zur Einführungsphase gibt, muss ich sagen, sind ziemlich fair und das kann man sich durchaus mal überlegen. Man muss ja auch mal sehen, dieses Spiel ist wirklich eine ganz aufwendige Produktion. Und das sieht man sofort, die Grafik ist Wahnsinn, ja. Das Sound, die Musik, professionell komponiert, richtig gut, ja. Das Spiel ist einfach eins der Top-Games auf Smartphones. Und ich denke, dass das doch ein paar Kröten wert ist. Ich hätte mir natürlich gewünscht, das Spiel 29€ und dann hätte man das spielen können, vielleicht auch 49€, ich hätte auch 49€ bezahlt, wenn man dann eben das Spiel ganz normal spielen kann, ja, wie zum Beispiel World of Warcraft oder ähnliches, ohne dass man eben dann nochmal zusätzlich was raushauen muss. Aber natürlich ist das eben kein Geschäftsmodell mehr heutzutage. Die werden wahrscheinlich viel, viel mehr Geld machen mit diesem System. Aber dennoch, da muss man eben das mit berücksichtigen und dann entsprechend vorsichtig agieren, dass man da nicht zu viel Kohle raushaut. Aber ein bisschen kann man meiner Meinung nach schon raushauen, denn das hat es auf jeden Fall verdient, das Spiel. Übrigens, es gibt eine kurze Diskussion, es gibt eine Diskussion im Internet wegen so Krypto-Tokens, die Firma da hier auch raushaut. Netmarble ist es, glaube ich, ja. Diese Tokens könnt ihr erwerben mit Ingame-Sachen, ja, und dann könnt ihr dafür Tokens erwerben, die ihr auch außerhalb vom Spiel benutzen könnt. Das hat natürlich auf sauer aufgestoßen, der Anti-Krypto-Gemeinde, ja, kann ich auch absolut nachvollziehen. Auch ich war das nicht sehr begeistert, dass diese Firma in diesem Bereich tätig ist, ich wurde beruhigt, nachdem auch Netmarble versichert hat, dass dieses Spiel vollkommen unabhängig von den Tokens ist und man kann das, was man im Spiel erspielt, auch für das Aufleveln, Ausrüsten für den eigenen Charakter verwenden und muss damit nicht irgendwie hier diese Token-Dinger machen. Das ist vollkommen optional und das Spiel hat keine zwangsläufige Verbindung zu irgendwelchen Krypto-Tokens oder ähnliches. Ja, okay, also damit war das für mich jedenfalls das Thema erledigt. Und solange das so ist, kann ich dann auch da das ruhigen Gewissens nutzen. Also Ni No Kuni Cross Worlds, eins der umfangreichsten und schönsten Games, die es momentan auf Android gibt. Kostenlos im Play Store zum Download. Und ja, test es einfach mal an. Damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr die Links und weitere Informationen zu den behandelten Themen sehen wollt, dann müsst ihr in eurem Podcast-Player mal schauen. Irgendwo müsstet ihr die Shownotes sehen. Dort drin findet ihr dann alles dazu. Und natürlich ist dort auch der Link für die App der Woche vorhanden. Und für die technischen Daten von den einzelnen Geräten, sofern vorhanden. Es waren ja heute mehr Gerüchte, ne? die eben in der Sendung behandelt wurden. Und damit vielen Dank, dass ihr gehört habt. Rabbit, muss ich mal versprechen. Ich wünsche euch jedenfalls eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. world.